Come on, just lift up your hands in the glory all over this Erhebt place. Erhebt eure Hände in Herrlichkeit. Just lift your hands into the glory. Erhebt eure Hände in der Herrlichkeit. Father, we thank you that you are here tonight in this place. Vater, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Lord, we thank you that you are moving by your Spirit. Dass du hier einfach am Bewegen bist. Lord, we thank you that you're doing a new thing. Dass du was Neues machst. Lord, I thank you that you're opening us up. Dass du uns auftust. Just like fountains. Wie ein Wasserfall. That are being released with a new praise and a new worship. Dass wir mit einer neuen Anbetung freigesetzt werden. To connect with you in spirit and in truth. Zu verbinden. Lord, I thank you that as the praises go up, wir danken dir. Your glory comes down. Deine Herrlichkeit kommt runter. Lord, I thank you that as our praises go up, wie unsere Anbetung hochkommt, there's glory all around. Es ist der ganze Bereich voller Glory. So we reach into your glory right now. Jetzt mit deinem Herrlichkeit. For you, O Lord, are our source of strength. Du bist unsere Quelle. We draw on the fullness of who you are. Wir And we say, let it be released in our lives. Lass es freigesetzt werden. In Jesus' name. In Jesu Name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want you to look at someone tonight and tell them you are covered in glory. Jemanden anschaust und sagst, Come on, tell them you are covered in glory. Du bist you are covered in Herrlichkeit. Glory. Umhüllt von Herrlichkeit. Danke, Jesus. They want to Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Whew. Lift up your hands in the glory again. Hebt eure Hände in die Herrlichkeit nochmal. There's more. Das noch mehr. There's more. Das noch mehr. There's more. Das noch mehr. So stop thinking. Also hört auf zu denken. And start drinking. Und fangt an zu trinken. Oh yeah, drinky, drinky, drinky, drinky, drink, drink, drink, drink, drink, drink. There's more, there's more. Das noch mehr, das noch mehr. There's more. Das noch mehr. There's more, there's more, there's more. Das noch mehr. There's more. Just draw on the realms of God tonight. Zieh einfach aus den Räumen Gottes heute Abend. Just draw on that heavenly glory. Zieh von dieser himmlischen Herrlichkeit. Our praises go up. unser Preis, Lobpreis geht nach oben. And then the glory comes down. Und dann kommt die Herrlichkeit nach unten. When the glory comes down, und wenn die Herrlichkeit nach unten there's kommt, an impartation, dann gibt es da eine Zuteilung, for us to receive. Die wir empfangen können. There's an impartation that will change your life. Da ist eine Zuteilung, die dein Leben there's verändern an impartation. Wird. Das ist eine Zuteilung, that releases miracles. Die Wunder freisetzt. Many of you have come believing God for miracles. Viele von euch sind gekommen, weil sie Gott für ein Wunder glauben. Just receive that impartation, what you need right now. Diese Zuteilung, grad, in was du Jesus' brauchst. Mighty name, Lord, I thank you that you're releasing it. Ich danke dir, dass God, I thank you that you're releasing it. Ich danke dir, dass du's freisetzt. If you come believing God for miracles, just draw on the realm. Wenn du gekommen bist und du glaubst für ein Wunder, dann zieh's einfach aus diesem Raum. You need a healing in your body. Wenn du eine Heilung in deinem just Körper draw brauchst, on the realm. Dann zieh's einfach aus diesem Raum heraus. You need a miracle in your family. Brauchst du ein Wunder in deiner draw Familie? On the realm. Dann zieh's dir aus diesem you need Raum. A financial breakthrough. Vielleicht brauchst du einen finanziellen draw Durchbruch. On the realm. Dann zieh's aus diesem everything Raum heraus. Everything that you need is found. In God. Alles, was du brauchst, kannst du finden in Gott. The glory, die Herrlichkeit, is the manifestation, ist die Manifestation of God's presence. Von Gottes Gegenwart. When the glory comes, wenn die Herrlichkeit kommt, it's the manifestation of God. Dann ist das die Manifestation Gottes, on you. Von Gott selbst, der auf dich kommt. Oh yes. It's the manifestation of God. Das ist die Manifestation Gottes. Being given to you in a new way. Die dir gegeben wird auf eine neue Art und Weise. Oh, we've been praying, God, do a new thing. Wir haben gebetet, Gott, tu eine neue Sache. God, I need something new. Gott, ich brauche etwas Neues. And now the glory is here. Und jetzt ist die Herrlichkeit to bring hier. You to the new. Um dich ins to Neue bring zu bringen. The new to you. Und um das Neue oh, zu dir there's zu glory, bringen. Glory, glory, das Herrlichkeit, glory, Herrlichkeit, glory, Herrlichkeit. Glory, glory, glory, Herrlichkeit, glory, Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory, so much glory. Herrlichkeit, so viel Herrlichkeit. So much glory, just receive. So viel Herrlichkeit, empfang's einfach. Just receive. Oh, you're a generous receiver. Oh, du bist ein großzügiger you're Empfänger. You're a generous, generous, generous. Du bist ein großzügiger Empfänger. Oh, you see, God weißt du, Gott? Desires that we would be like a sponge. Er möchte, dass wir sind wie so ein Schwamm. And soak up everything that he has for us. Und alles aufsaugen, was er für uns hat. Not missing one thing. Und nichts übrig lassen. But receiving everything. Sondern alles empfangen. That he has for us. Das er für uns hat. Tonight there's miracles for you. Heute Abend sind hier Wunder they für dich. They flow from the top of your head to the soles of your feet. Die gehen von deinem Kopf bis zu deinen Zehen. Through right now in Jesus' mighty name. Wunder kommen jetzt durch in the miracle working power of God being released to you in the die glory of God. Wunderwirkende Kraft Gottes wird dir freigesetzt. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory, glory, glory, glory. Glory, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory, glory. And you see, the people in the balcony, und wisst ihr, die auf der Empore, they cannot see me. Die können mich nicht sehen. But that's the good thing about the glory. Aber das Gute an der Herrlichkeit ist, it doesn't have to do with me. Das hat gar nichts mit mir zu tun. It has everything to do with him. Sondern es hat nur mit ihm zu tun. So if you're up there in the balcony, also wenn ihr da oben auf der Empore seid, and you want more of God, und ihr mehr von Gott wollt, just lift your hands into the glory, dann hebt einfach eure Hände in die Herrlichkeit. And there's a cloud that comes on you. Und dann ist da eine Wolke, die auf there's euch kommt. There's a new realm that's being given to you. Da ist ein neuer Raum, der euch aufgetan. Yes, there's a fresh outpouring das ist eine frische Ausgießung of the manifestation der Manifestation of who he is. Von dem, wer er it's ist. Coming on you. Und es kommt jetzt right auf now euch. It's being given to es you. Wird dir jetzt gegeben. Just receive, pull it down. Empfang pull es und zieh es runter. Zieh es runter. Zieh es runter. Zieh es runter. Receive, pull it empfang. Down. Empfang es. Receive, receive, receive, receive, receive. Receive. Empfang es. See, Jesus said, wisst ihr, Jesus hat gesagt, in Acts chapter 1 verse 8, in Apostelgeschichte 1 Vers 8, he said, you will receive power, hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, when the Holy Spirit, wenn der Heilige Geist, comes on you, auf euch kommt. What kind of power is this? Was für eine Kraft wird das sein? The Greek word, das griechische Wort, if we go into the depth of understanding of what that word means and what it is. Wenn wir in die Tiefe davon gehen, was das Wort bedeutet und was es ist. It's the word dunamis. Es ist das Wort Dunamis. It's where we get the English word dynamite. Daher bekommen wir das Wort Dynamit. And the German word dynamite. Dynamit, yes. Dynamit. Dynamit. Big explosion. Große Explosion. Super powerful. Sehr kraftvoll. This is what Jesus said you would receive. Das ist, was Jesus gesagt hat, dass du empfangen wirst. When the Holy Spirit comes on you. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt. So tonight as you reach your hands into the glory. Also heute Abend, wenn du deine Hände in die Herrlichkeit streckst. It's not a small thing that's being given to you. Dann ist das nicht nur was Kleines, was dir gegeben wird. But it's dynamite. Sondern es ist Dynamit. No, for you that's dynamite. Dynamite. It's dynamite. Dynamite. Dynamite. Dynamite. Dynamite. Dynamite. You see, God's giving us power. Wisst ihr, Gott gibt uns Kraft. As the Holy Spirit in His glory is being manifested. Wenn der Heilige Geist sich manifestiert in seiner Herrlichkeit. It's miracle-working power. Das ist wunderwirkende Kraft. Explosive in nature. Explosive Kraft. To blow to smithereens. Um alles zu zerschlagen. Absolutely annihilate. Alles zu vernichten. Obliterate. Auszulöschen. Every work of the enemy. Jedes Werk des Feindes. Every weapon formed against you. Und jede Waffe, die gegen dich geformt wurde. Prosper. Ihr wird es nicht because gelingen. The dunamis. Wegen dem Dynamit. The dynamite. Das wegen dem Dynamit. The dynamite power explosion of God. Diese Dynamitexplosion Gottes. Is coming on you right now. Sie kommt auf dich jetzt. Oh, it's power for miracles. Es ist die Kraft für Wunder. It's power for breakthrough. Es ist die Kraft für den Durchbruch. It's power for financial release. Es ist die Kraft für finanzielle Erlösungen. Opening up within es ist die Kraft, die Gottes Offenbarung über dich öffnet. It's the power of God, es ist die Kraft Gottes, die Beziehungen wiederherstellt. The power of God, es ist die Kraft Gottes, physical bodies, die physische Körper wiederherstellt. The power of God, die Kraft Gottes, that works miracles, die Wunder wirkt. It's being given to you tonight. Und es wird dir gegeben heute Abend. In the glory and all you have to do. In der Herrlichkeit und alles was du tun musst. Is receive. Ist zu empfangen. It's not an accident that you're here. Es ist kein Unfall, dass du hier bist. God knows. Gott weiß. What you had to push through. Wo du durchgehen musstest. God knows the way. Gott kennt die Wege, that you had to contend. Mit denen, die du gehen musstest. But I want to tell you tonight, aber ich möchte dir heute Abend sagen, that just like the woman with the issue of the blood, dass wie die Frau mit dem, wie die blutflüssige Frau, die sich durch die Menge gedrängt and hat, did not let situation or circumstance hold her back, und die nicht Situation und Umstände sie zurückhalten hat lassen, a miracle flow, da ist ein Wunderfluss of the power of God, der Kraft Gottes, that's being given to you tonight, der dir gegeben wird heute Abend. Ich befehle Wunder in deinem Körper, in jedem Bereich deines Körpers, dass es gereinigt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Ich spreche einen neuen Beginn, einen komplett neuen Beginn, dass sich etwas ganz Neues manifestiert in dir. Doing a new thing, says the Lord. Ich tue etwas Neues, das spricht der Herr. All things have passed away. Das Alte ist vergangen. And all things become brand new. Und das Neue ist geworden. There's a glory that's resting upon you. Das ist eine Herrlichkeit, die auf dir ruht. That's working on the inside. Und die in dir arbeitet. It's working in your spirit. Es arbeitet in deinem Geist. And even right now, it's flowing into your soul, your mind, your will, and your emotions. Und jetzt fließt es auch in deine Seele, in deinen Verstand, deinen Willen, in deine Gefühle. It's not just a healing; it's restoration. Es ist nicht nur Heilung, es ist auch Wiederherstellung. It's restoration. Es ist Wiederherstellung. It's restoration. Es ist Wiederherstellung. It means a wholeness. Und es bedeutet eine Ganzheit. Oh, wow. The glory comes on you. Die Herrlichkeit kommt the glory auf dich. Comes on you. Die Herrlichkeit kommt auf dich. You're being filled with the glory. Du wirst erfüllt mit der Herrlichkeit. Surrounded by the glory. Umgeben von der Herrlichkeit. And the glory und die Herrlichkeit comes kommt upon you. Auf dich. So arise and shine. Also mach dich auf und sei Licht. For your light has come. Denn dein Licht ist gekommen. And the glory has risen. I can see it all over your face right now. Ich kann es über deinem Gesicht sehen. There's a new glory all over you. Da ist eine neue Herrlichkeit über dir. Wow. Wow. Wow. Wow. There's a new glory. Das ist eine neue Herrlichkeit. A new glory. Eine neue a new glory. Whew. A new glory. Eine neue Herrlichkeit. A new glory. A new glory. Eine neue Herrlichkeit. Wow. The early believers, die ersten Christen, the followers of Jesus, die Nachfolger Jesu, the 120, die 120, that followed his instruction, die seinen Anweisungen gefolgt sind, and they waited in Jerusalem, und die in Jerusalem gewartet haben. Let me say this. Lass mich das sagen. There are divine rewards. Da gibt es eine Belohnung, eine for göttliche following Belohnung, the divine instruction. Wenn man den göttlichen Anweisungen folgt. I've discovered oftentimes, ich habe oft festgestellt, when we ask God for miracles, wenn wir Gott um Wunder bitten, he'll speak, dann wird er sprechen, and he'll give an instruction. Und er wird uns Anweisungen geben. He'll tell us to do something. Er wird uns sagen, was wir tun sollen. And it's not that our works or our performance, und da geht's nicht um unsere Werke oder unsere Leistung, is able to create a miracle, die jetzt fähig werde, dieses Wunder zu bewirken, but obedience, aber Gehorsam, to the voice of God, der Stimme Gottes gegenüber, will always lead you, wird sich immer dahin führen, to the place of miracles, wo die Wunder sind. The 120. Die 120, that followed the divine instruction, die den göttlichen Anweisungen gefolgt were sind, positioned, waren positioniert. You see, God's trying to get you in the place, wisst ihr, Gott möchte euch an den Ort bekommen, where you can receive everything he's prepared for you. Wo ihr alles empfangen könnt, was er für euch bereitet hat. Oftentimes, oft ist es so, we think we know better than God, dass wir denken, wir wissen es besser als Gott. And so we resist his leading. Und deswegen widerstehen wir seiner Führung. Or we try to argue with him. Oder wir argumentieren mit ihm. Negotiate. Wir verhandeln. Come up with a better suggestion. Wir haben dann einen besseren Vorschlag. But when we follow the voice of God, aber wenn wir der Stimme Gottes folgen, we follow the voice of truth. Dann folgen wir der Stimme der Wahrheit. Something my grandmother told me many years ago. Was meine Oma mir schon vor Jahren gezeigt hat. Sie hat gesagt, Joshua, if you follow the voice of God, wenn du der Stimme Gottes folgst, you will never be wrong. Dann wirst du nie falsch liegen. Wow. Wow. That's a huge statement. Das ist eine großartige Sache. But it's true. Aber es ist die Wahrheit. The Holy Spirit of God is the Spirit of Truth. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Who will lead us into all truth? Und er wird uns in alle Wahrheit führen. There's a place that God is leading. Da ist ein Platz, an den Gott uns führt. But we must be willing to do the leaning. Aber wir müssen uns da reinlehnen. God is leading. Gott führt. But we must be flexible enough to do. The leaning. Aber wir müssen flexibel genug sein, um uns da auch reinzulehnen. I've discovered that in the glory of God, ich habe festgestellt, dass in der Herrlichkeit Gottes, the glory requires a high tolerance for change. Die Herrlichkeit erwartet von uns eine hohe Toleranz Veränderungen gegenüber. If we're set in our ways, wenn wir in unseren Wegen festsitzen, already decided. Und wir uns schon alles für alles entschieden haben, wie wir es machen und was wir machen, we can miss the move of God. Dann kann es sein, dass wir die Bewegung Gottes verpassen. So instead we must be open. Also deswegen müssen wir offen sein. Now I think it's a good idea. Also ich glaube, es ist eine gute Idee. To go through life with a plan. Durchs Leben zu gehen mit einem Plan. I think that's wisdom. Ich glaube, das ist schon Weisheit. If you're wandering aimlessly. Wenn du einfach wild umherläufst. Then how will you ever know if you get to the destination? Dann wie willst du wissen, ob du je dein Ziel erreichen wirst? The Bible tells us without a vision people perish. Die Bibel sagt uns, dass ohne eine Vision das Volk zugrunde geht. So it's good to have a plan. Also es ist gut, einen Plan zu haben. But I love that scripture that says. Aber ich liebe auch die Schriftstelle, die sagt. Man makes his plans. Ein Mensch macht seine Pläne. But then God. Aber Gott. Directs his steps. Führt seine Schritte. In all of our planning. In all unseren Plänen. In all of our arranging. In all dem, was wir so arrangieren. We must make room. Müssen wir Raum lassen. For the glory. Für die Herrlichkeit. Just lift up your hands right now. Hebt eure Hände jetzt. Say, I'm making room. Sagt, ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory. Für die Herrlichkeit. For the glory of the Lord. Für die Herrlichkeit des Herrn. I'm making room. Ich mache Raum. For the glory, für die I'm making room. Ich mache Raum. For the glory, für die I'm making room. Ich mache Raum. For the glory, für die for the glory für die Herrlichkeit of the des Lord. Herrn. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ich mache Raum für die Herrlichkeit. In my home I'm making room. In meinem Heim mache ich Raum. For the glory making room. For the glory I'm making room. For the glory, for the glory of the in my work I'm making room. An meinem Arbeitsplatz. For the glory I'm making room. For the glory I'm making room. For the glory, for the glory of the Lord. When we make room for the glory, wenn wir der Herrlichkeit Raum machen, we discover, dann entdecken wir, that the glory has already made room for us. Dass die Herrlichkeit schon Raum für uns gemacht hat. You see, oftentimes, oft ist es so, the glory is reaching, dass die Herrlichkeit sich ausstreckt, the glory is touching, sie berührt uns, the glory is speaking, sie spricht, the glory is appearing, sie erscheint. But if we're not making room, aber wenn wir keinen Raum schaffen, we can rush past all that God's doing, dann können wir an all dem vorbeigehen, was Gott tut, because we're too preoccupied with ourselves, weil wir zu sehr auf unsere eigenen Dinge fokussiert sind. Somebody once said, jemand hat mal gesagt, the greatest breakthrough you can get, den größten Durchbruch, den du bekommen kannst, is a breakthrough from yourself, ist ein Durchbruch von dir selber. And I really believe, und ich glaube wirklich, that God wants to give us that breakthrough, dass Gott uns diesen Durchbruch geben möchte, so that his glory can break in, dass seine Herrlichkeit reinkommen kann. And that he has permission to move. Amen. Und dass er dann die Erlaubnis hat, sich zu bewegen. Okay, if there's someone that can come and move this pulpit back up on the stage, that's fine. Wenn jemand das Pult wieder auf die Bühne stellen kann. Tonight, as we were engaged in praise and worship. Also heute Abend, als wir im Lobpreis waren. I don't exactly remember how it all happened. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau alles war. But what I do remember. Aber woran ich mich noch erinnern kann, is at one point tonight. War, ist das an einem Punkt, we were singing in the spirit, haben wir im Geist gesungen. And this is not something that you can pre-plan. Und das ist nicht etwas, was du jetzt planen könntest. You know, you can't have choir practice. Du kannst nicht jetzt eine Chorübung haben. Okay, you sing the Ayala Basanda and ja, und ihr singt so und ihr singt you so. Sing the Yashakota Bakana und ihr singt dann in Sprachen das. It's God birthed. Das muss von Gott kommen. It's God birthed. Es muss von Gott geboren werden. My eyes were closed. Meine Augen waren geschlossen. And the way that it felt to me in that moment. Und wie das sich das für mich angefühlt hat in diesem Moment. It felt like that song was swirling. Es hat sich so angefühlt, als würde dieser das Lied hier rumschwirren oder schweben. I'm talking about in the room tonight. Ich rede davon wirklich physisch im Raum. There was a movement in our worship. Da war eine Bewegung in unserem Lobpreis. And it was going up to the Lord. Und es ging hoch zum Herrn. It was all about him. Und es ging nur um ihn. And giving him the glory. Und ihm die Ehre zu geben. That he deserves. Die ihm zusteht. And in the middle of our worship swirling and going up. Und in der Mitte davon, wo dieser Lobpreis hochging. I don't know if you heard this also. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. But there was a sound that was above our sound. Da war ein Klang, der noch über unseren Klängen war. How many people heard that tonight? Wer hat das gehört heute Abend? I'm talking about the sound over our sound. Ich habe den Klang gehört, der noch über unserem Klang war. Like a vibration almost. Wie so eine Vibration. It's a zzzz. Wie so ein zzzz. But that's a terrible. Das ist terrible. Es wird dem jetzt nicht gerecht. Example. Das ist ein schlechtes Beispiel. Actually, it was nothing like that. Also es war eigentlich gar nicht so. But anyway. Auf jeden Fall. It was above and it was the sound of the angels singing. Es war ein Klang, in dem die Engel gesungen haben. When we worship the Lord in the spirit. Wenn wir den Herrn im Geist anbeten. We ought to expect that spiritual realities. Dann müssen wir aber auch erwarten, dass die geistlichen Realitäten sich mit unserem Lobpreis verbinden. The angels are constantly worshiping the Lord. Die Engel beten dauerhaft den Herrn an. There are angels that are on the earth worshiping the Lord. Es gibt Engel auf der Erde, die den Herrn anbeten. There's angels that are around the throne worshiping the Lord. Es gibt Engel im Thronsaal, die den Herrn anbeten. There's angels all over heaven that are worshiping the Lord. Es gibt im ganzen Himmel Engel, die den Herrn anbeten. There are myriads and myriads and myriads of angels that are in worship. Es gibt Myriaden von Engeln, die im Lobpreis stehen. But when we open up ourselves to that spiritual dimension of glory, aber wenn wir uns selbst dieser geistlichen Dimension der Herrlichkeit öffnen, we begin to connect with what God is doing. Dann verbinden wir uns mit dem, was Gott tut. In a very real way, auf eine sehr reale Art. Pentecost und bei Pfingsten is all about man connecting with God. Pfingsten geht es darum, dass Gott, der Mensch sich mit Gott verbunden hat. And God connecting with man. Und Gott sich mit dem Menschen verbunden hat. Now we know that it's only through Jesus. Und wir wissen, dass das nur durch Jesus geht. That we have access to these heavenly dimensions. Dass wir diesen Zugang in diese himmlischen Dimensionen haben. But Jesus said, it's better that I go. He told his disciples, it's better that I go from the earth. Aber Jesus hat auch seinen Jüngern gesagt, es ist besser, dass ich gehe von der Erde. Because you see, when Jesus was on earth. Weil als Jesus auf der Erde war, he carried the glory. Da hat er die Herrlichkeit mit sich getragen. It says that he constantly was in connection with the Father. Es heißt, er war die ganze Zeit in der Verbindung mit dem Vater. He would move in the way that he saw the Father moving. He would say the things he heard the Father speaking. Er hat sich bewegt, wie er den Vater sich bewegen hat sehen. Er hat die Dinge gesagt, die er den Vater sagen hat hören. And his disciples were distressed when he said, "It's better that I go." Und seine Jünger waren ganz außer sich, als er gesagt hat, es ist eigentlich besser, dass ich gehe. How is this better? Und die haben sich gedacht, wie kann das besser sein? The man of glory, der Mann der Herrlichkeit, is with us, teaching us, ist mit uns und lehrt uns. Training us, er trainiert uns. Bringing revelation to us, bringt uns Offenbarung. He's even protecting us. Remember, er beschützt stood up in the middle of the storm. Hast du ja gesehen, er ist ja mitten im Sturm aufgestanden. Commanded peace, be still. Und er hat gesagt, Friede, sei ruhig. So he was everything. Also er war alles. But he said, it's better that I go. Aber er hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Why? Warum? Because when Jesus left the earth, ascended into heaven. Weil als Jesus die Erde verlassen hat und in den Himmel aufgestiegen ist. It made a way for the promise of the Holy Spirit to be given to the earth. Dann hat es geschafft, dass die Verheißung des Heiligen Geistes gegeben werden konnte. On the day of Pentecost. Am Tag von Pfingsten. Man connected with God and God connected with man. Hat der Mensch sich mit Gott verbunden und Gott sich mit dem Menschen. Tongues of fire. Zungen aus Feuer. The sound of the blowing wind. Der Klang des blasenden Windes. The manifestation of other languages. Die Manifestation von anderen Sprachen. I imagine there were people shaking and laughing and rolling on the floor. Ich kann mir vorstellen, dass da Leute gewesen sind, die geschüttelt haben, die gelacht haben und die auf dem Boden sich gedreht haben. Because the miracle working power of God was in the room. Weil die wunderwirkende Kraft Gottes in diesem Raum war. 120 got ignited. 120 wurden entzündet. Oh, but 3000, hallelujah. Aber 3000 were added to the church. Wurden hinzugefügt. And from there multiplication began to happen. Und von da gab es weitere Multiplikation. And now all over the world. Und jetzt überall auf der Welt gibt es Millionen an geisterfüllten Gläubigen, carrying the glory of God, die Herrlichkeit Gottes in sich tragen, carrying the tangible anointing of the Holy Spirit, die anfassbare Salbung des Heiligen Geistes in sich tragen, that brings revelation, die Offenbarung bringt, works miracles, die Wunder wirkt, offers supernatural protection, die übernatürlichen Schutz bietet, the power of God, die Kraft Gottes, that breaks through, die durchbricht, every yoke of bondage, durch jedes Joch der Knechtschaft, millions of people around the world, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, set ablaze, sind entzündet, the radiant ones, die strahlenden, that shine with the light of Christ, die mit dem Licht Christi strahlen. Oh, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Pentecost is all about connection. Und bei Pfingsten geht es um Verbindung. And I remember many years ago. Ich weiß noch vor vielen Jahren. The Lord speaking to me. Hat der Herr zu mir gesprochen? I had read a book. Ich hatte damals ein Buch gelesen. When I was 16 years old. Oder ich hatte, als ich 16 war, ein Buch gelesen. It's called Glory, Experiencing the Atmosphere of Heaven. Es heißt Herrlichkeit, die Atmosphäre des Himmels erleben. By Ruth Ward Heflin. Und das ist von Ruth Ward Heflin. God had given her a very simple but outstanding revelation. Gott hat ihr eine sehr einfache, aber wunderbare Offenbarung geschenkt. We praise until the spirit of worship comes. Wir machen Lobpreis, bis der Geist der Anbetung kommt. We worship until the glory comes. Und dann beten wir an, bis die Herrlichkeit kommt. And then we stand in the glory. Und dann stehen wir in der Herrlichkeit. Now this is a heavenly pattern. Das ist ein himmlisches Muster, that we should use when it comes to our corporate gatherings in worship. Das wir benutzen können, wenn wir im Lobpreis zusammenkommen. We start with praise. Wir fangen mit Lobpreis an. Praise is rejoicing. Lobpreis heißt sich it's freuen. It's exciting. Es macht es aufregend. It's exuberant. Es ist ausdrucksvoll. We shout, we dance. Wir rufen, wir tanzen. We praise until the spirit of worship comes. Wir preisen, bis die Anbetung kommt, der Geist. Worship is different than praise. Und Anbetung ist noch mal anders als Preis. You see, praise is acknowledging what he's done, what he's doing, and what he will do. Lobpreis ist anerkennen, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. But worship is acknowledging who he is. Aber Anbetung ist anzuerkennen, wer er ist. In worship. Im Anbetung, our heart is a little bit more tender. Da ist unser Herz sanfter. We're walking softly before the Lord. Wir wandeln weich vor dem Herrn. In worship, it's intimacy. In Anbetung ist es Intimität. So we're no longer shouting. Also rufen wir nicht mehr. But it's a whisper. Sondern es ist mehr ein Flüstern. It comes from our heart. Und es kommt aus unserem Herzen. We worship. In spirit and we worship in truth. Wir beten an im Geist und in der Wahrheit. And we worship. Und wir beten an. Until the glory comes. Bis die Herrlichkeit kommt. And when the glory comes. Und wenn die Herrlichkeit kommt. Things shift again. Dann dreht sich alles nochmal. In the glory. In der Herrlichkeit. Let me say this. Lass es mich so sagen. Communication in the glory. Die Kommunikation in der Herrlichkeit. Is not the same kind of communication that we have here on the earth. Ist nicht vergleichbar mit der Kommunikation, die wir hier auf der Erde haben. The Bible says that in heaven. Die Bibel sagt, dass im Himmel. We will know even as we are known. Werden wir wissen, genau wie wir auch gekannt werden oder kannt In other words, a communication spirit to spirit. Also die Kommunikation findet von Geist zu Geist statt. It's thought to thought. Es ist wie Gedanke zu Gedanke. You begin to know things. Du wirst einfach Dinge wissen in der Herrlichkeit. Wow. Wow. As we stand in the glory. Wenn wir in der Herrlichkeit stehen. There's a knowing that comes. Dann ist eine Erkenntnis, die kommt. Suddenly lights are turned on the inside of us. In uns gehen auf einmal Lichter auf. God begins to shine on areas of our life. Gott wird uns Gebiete in unserem Leben zeigen. Bringing his revelation. Uns Offenbarung geben. There's an ease in the glory. Das ist eine Einfachheit in der Herrlichkeit. It's not a struggle. Es ist jetzt kein Kampf. Praise is work. Lobpreis ist manchmal Arbeit. Because you're dancing, you're shouting. Weil du tanzt, du rufst. But the glory is the rest. Aber die Herrlichkeit ist die Ruhe. It's the ease. Es ist die Einfachheit. Let us labor therefore to enter into the rest. Lass uns also arbeiten, um in die Ruhe einzugehen. Praise in the spirit of worship comes. Preis im Geist bis der Geist der Anbetung kommt. Worship until the glory comes. Bete an, bis die Herrlichkeit kommt. And then stand in the glory. Und dann steh in der Herrlichkeit. It's a wonderful pattern for our corporate collective gatherings. Und das ist ein gutes Muster für auch unsere Versammlungen. But it's also a pattern for our lives. Aber es ist auch ein Muster für unser Leben. We should live as a praise. Wir sollten leben wie ein Lobpreis. Until the spirit of worship comes. Und bis dann der Geist der Anbetung kommt. Then we live as a worship. Und dann leben wir in der Anbetung. Until the glory comes. Bis die Herrlichkeit kommt. Then in that glory. Und in dieser Herrlichkeit. We allow God to carry us further. Erlauben wir Gott, dass er uns weiternimmt. And do what only he can do. Und das tut, was nur er tun kann. I had read that book when I was 16 years old. Ich habe das Buch gelesen, als ich 16 Jahre alt war. And the Lord opened a lot of revelation to me through the pages of that book. Und der Herr hat mir durch die Seiten dieses Buches sehr viel Offenbarung geschenkt. And I could go on and on about it, but I won't. Und da könnte ich jetzt noch mehr und mehr und mehr dazu sagen, aber das werde ich nicht. But several years later, aber ein paar Jahre später, I was in Dallas, Texas. War ich in Dallas, Texas? Excuse you. Angel relieving itself. Anyway. Hat sich ein Engel erleichtert. But I was in Dallas, Texas. Ich war in Dallas, Texas. And the Lord spoke to my spirit. Und er hat zu meinem Geist gesprochen. And he said, Joshua, my mercies are new every morning. Und der Herr hat gesagt, meine Gnade ist neu jeden Morgen. With every new day, mit jedem neuen Tag, comes a new song. Kommt ein neues Lied. And with every new song, und mit jedem neuen Lied, comes a new realm of glory. Kommt ein neuer Raum der Herrlichkeit. Now this was a challenge to me. Das war eine Herausforderung für mich. Because when I was 16 years old, weil als ich 16 war, I had a real Pentecost experience. Hatte ich so ein richtiges Pfingsterlebnis. I mean, I grew up in a Pentecostal household. Ich bin in einem Haushalt von Pfingstlern aufgewachsen. Fifth generation Pentecostal. Ich bin in der fünften Generation Pfingstler. So that means my parents were Pentecostal. Also meine Eltern waren Pfingstler. My grandparents were Pentecostal. Meine Großeltern waren Pfingstler. My great grandparents were Pentecostal. Meine Urgroßeltern waren Pfingstler. And my great great grandparents were Pentecostal. Und meine Urgroßeltern waren auch Pfingstler. But just because your family carries the label. Aber nur weil deine Familie dieses Label oder diese Bezeichnung trägt. It doesn't mean that you're automatically in that same brand. Das heißt nicht, dass du automatisch das gleiche auch auf dir hast. You got to have your own Pentecost. Du musst dein eigenes Pfingsten haben. And when I was 16 years old, the Holy Spirit touched me. Und als ich 16 Jahre hat der Heilige Geist mich berührt. Shifted my life dramatically. Und das hat mein Leben komplett verändert. The Holy Spirit taught me how to play the piano. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, wie man das Klavier spielt. The Holy Spirit began giving me songs to sing back to him. Und der Heilige Geist hat mir Lieder gegeben, die ich zu ihm singen kann. Within 2 months I was leading worship in my church. Innerhalb von 2 Monaten habe ich den Lobpreis in meiner Gemeinde geführt. Within a year I was traveling around to local youth groups and youth camps and youth events. Innerhalb eines Jahres bin ich rumgereist in Jugendfreizeiten. I started traveling when I was 17 years old. Und ich habe das angefangen, als ich 17 Jahre war. And I haven't stopped traveling since. Und seitdem habe ich nicht aufgehört zu reisen. Now that's the Lord. Das ist der Herr. That is the Lord. Das ist der Herr. But why I tell you that? Aber ich sag dir das aus diesem Grund. Is because the Holy Spirit was giving me songs in those early days. Der Heilige Geist hat mir Lieder gegeben in diesen frühen Jahren. And I would sit down. Und ich würde mich hingesetzt. I would work on developing that song that he was putting in my spirit. Und ich habe einfach daran gearbeitet, dieses Lied, das er mir in dem Geist gegeben hat, einfach zu entwickeln. And sometimes it would take a week or 2 weeks. Und manchmal hat das eine oder zwei Wochen gebraucht. Sometimes a month, sometimes a few months. Manchmal einen Monat, manchmal mehrere Monate. But I would sit down and I would work away with the music and work away with the lyrics. Aber ich würde mich da hinsetzen und würde mit der Musik und mit den Texten arbeiten. And I would sing it back to the Lord after a matter of time. Und ich würde es dann nach einer gewissen Zeit zurück zum Herrn singen. But now I was in Dallas, Texas. Aber jetzt war ich dort in Dallas, Texas. And the challenge came from the Lord. Und die Herausforderung kam vom Herrn. I'm new every morning. Ich bin neu an jedem Morgen. With every new day comes a new song. Mit jedem neuen Tag kommt ein neues Lied. And my thought was, und mein Gedanke war, that means 365 new songs a year. Das heißt 365 neue Lieder im Jahr. Now I was pretty impressed. Ich war nämlich sehr beeindruckt. That I had been getting like 10, 15 new songs a year. Dass ich in einem Jahr so 10 bis 15 neue Lieder empfangen habe. You know, a matter of a small amount of number of songs, but it was wonderful. Es war eine kleine Anzahl an Liedern, aber es war wunderbar. But the Lord challenged me. Aber der Herr hat mich herausgefordert. With every new day. Mit jedem neuen Tag. And I remember telling the Lord. Und ich weiß noch, dass ich dem Herrn gesagt habe. I can't write 365 new songs a year. Ich kann nicht 365 neue Lieder im Jahr schreiben. And he spoke to my spirit. Und dann hat er zu meinem Geist gesprochen. Joshua. Und hat gesagt, Joshua. I'm not asking you. Ich frag dich nicht da. To write 365 new songs. Dass du 365 neue Lieder schreiben sollst. I'm just asking you to catch one song a day. Ich bitte dich einfach nur darum, ein Lied am Tag einzufangen. Just one song. Einfach ein. Just one song. Einfach ein Lied. Doesn't seem so bad. Sieht nicht so schwierig aus. But how am I gonna catch it? Aber wie fange ich den ein? I need to know how to catch these songs. Ich muss wissen, wie ich diese Lieder einfangen kann. So the Lord literally downloaded to me. Also hat der Herr mir heruntergeladen. A revelation. Eine Offenbarung. And I do have to say this. Und das muss ich sagen. That I have an angel that travels with me. Ich habe einen Engel, der mit mir reist. That's in charge of new songs. Der mir gestellt ist für neue and Lieder. And he carries big scrolls. Und er hat große Schriftrollen. That look like player piano scrolls. Die aussehen wie so Klavier Schriftrollen. And so he brings those scrolls. Und er bringt mir diese Schriftrollen. Then as I connect with this revelation. Und wenn ich mich mit dieser Offenbarung verbinde, dann kommt es einfach raus, kommt es hervor. But I'm going to give you the revelation that the Lord gave me. Aber ich werde dir die Offenbarung geben, die der Herr mir gegeben hat. Because in the times that I've shared this. Weil in den Zeiten, wo ich das geteilt habe, it's become breakthrough to so many people. Ist das für so viele Leute zum Durchbruch geworden. Last night I spoke about the power of Pentecost. Gestern habe ich über die Kraft von Pfingsten geredet. This morning, Janet ministered. Heute Morgen hat Janet uns gedient. On the power of praying in the Spirit. Über die Kraft davon, im Geist zu beten. This afternoon, Pastor George told me there was a great move of God in this place. Und heute Nachmittag hat Pastor Georg mir erzählt, da war eine großartige Bewegung des Geistes hier. With many more receiving the baptism of the Holy Spirit being set on fire. Mit noch viel mehr, die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat und entzündet wurden. But tonight I want to minister to you in regards to the power of singing in the Spirit. Aber heute Abend möchte ich dir dienen in Bezug auf die Kraft vom Singen im Geist. And I want to give you something that you can keep in your life. Und ich möchte dir etwas geben, was du in deinem Leben behalten kannst. Not just for corporate expressions of worship. Nicht nur für so Versammlungen. But even when you're all by yourself at home. Sondern auch wenn du ganz alleine daheim bei dir bist. I mean, it's just you, the Holy Spirit, and your angels. Und das ist, wo es nur du, der Heilige Geist und deine Engel sind. You can use this revelation. Da kannst du diese Offenbarung nutzen. And just like the Lord told me, it will open up a new realm of glory. Und wie der Herr mir gezeigt hat, wird es dir einen neuen Raum der Herrlichkeit aufschließen. So first off, I want to turn to Psalm 149. Also zuerst möchte ich zu Psalm 149 Thank gehen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. We're making a connection this Pentecost. Wir machen eine Verbindung diese Pfingsten. And we're not just connecting over a weekend. Und wir verbinden uns nicht nur über einen Wochenende. But we're making a lasting connection. Sondern wir machen eine dauerhafte Verbindung. That will empower us in the days ahead. Das uns in den Tagen, die kommen werden, kräftigen wird. Psalm 149. Also Psalm 149. Starting in verse 1. Wir fangen an in Vers 1. It says, praise the Lord. Da heißt es, lob den Herrn. It's an instruction. Das ist eine Anweisung. It's a command. Das ist ein Befehl. Praise the Lord. Lob den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Praise is not quiet. Lob ist nicht leise. It's loud. Das ist laut. When we praise the Lord, wenn wir den Herrn preisen, dann sollten Leute sich nicht wundern, ob wir ihn preisen oder nicht. It's going to be real obvious. Das sollte sehr offensichtlich sein. Sing to the Lord a new song. Singt dem Herrn ein neues Lied. Notice that we're instructed to sing a new song. Seht ihr, wir angewiesen werden, ein neues Lied zu Not singen. An old song. Nicht ein altes Lied. Remember several years ago, ich weiß noch, vor einigen Jahren, I had a vision in San Diego, California, da hatte ich eine Vision in San Diego in Kalifornien, where I saw this jukebox. Wo ich so eine Musikbox gesehen habe. Do you remember the old jukeboxes? Kennt ihr noch solche Musikboxen? Stacked with records. Das sind lauter Schallplatten drin. And the way that I saw it, und wie ich das gesehen habe, was that we were the jukeboxes. Wir waren diese Musikboxen. And that in us we had many records. Und in uns drin waren ganz viele solche Schallplatten. Now I don't know what the word is in German. I'm not sure whether you use it the same. Ich weiß nicht, ob das Wort im Deutschen genauso funktioniert. But in English there's a double use for the word record. Aber im Englischen wird dieses Wort für Schallplatte hat eine doppelte Bedeutung. We first use the word for an album that contains music. Also wir nehmen das für ein Album, das Musik enthält, also Aufnahme, ja. But the second definition of the word record, aber die zweite Definition davon ist, is a documentation of things that have happened, history that has been written. Ist eine Dokumentation von Dingen, die passiert sind, also Geschichte. And so the Lord was showing this to me in a way that I would understand. Und er hat mir das gezeigt auf eine Weise, wie ich es verstehen Does kann. Does your word share the same or it's different? No, okay. Really. That's fine. Now you understand where I'm at least. Aber jetzt versteht, also ist okay, aber ihr versteht jetzt hoffentlich, wo ich bin. So what I saw, also was ich gesehen habe, was that as people we carried these records. Als Menschen tragen wir diese Aufnahmen. And the records are songs, music that's diese, played. Diese Aufnahmen sind Lieder, Musik, die gespielt werden kann. But the records are history. Aber sie sind auch Geschichten. And sometimes the song that's being played. Und manchmal ist das Lied, das gespielt wird, is old history. Ist wie alte Geschichte. It's from past experience. Ist aus alten Erfahrungen. Maybe even generational history. Vielleicht sogar Generationengeschichte. Curses. Vielleicht sogar Flüche. Sickness. Krankheiten. Problems, dysfunction. Probleme, Dysfunktionalitäten. And sometimes we just receive that record, that song. Und manchmal empfangen wir einfach diese Aufnahme, dieses Lied. Because it was given to us. Weil es uns gegeben wurde. So we just took it and we've been playing that song. Und wir haben es einfach genommen und haben dieses Lied gespielt. And it's a sound that's been coming out of our mouths. Und das ist ein Klang, der aus unserem Mund kommt. Never goes right for me. Aus unserem Mund kommt. Ja, nichts geht richtig bei mir. My family has a lot of disease, so I'm probably going to end up with it. Meine Familie hat ganz viele Krankheiten, vielleicht werde ich es auch haben. I'm so broke, I never have any money. Ich bin so pleite, ich habe nie genug Geld. These terrible kind of things that people say. Diese schrecklichen Dinge, die Leute sagen. But what I saw in the vision, aber was ich in dieser Vision gesehen habe, is that the Lord was asking us to take those broken old records. Ist, dass der Herr uns gesagt hat, dass wir diese zerbrochenen alten Aufzeichnungen nehmen sollen. They were warped. Die waren wie verbogen. Perverted. Pervertiert. They don't function properly. Sie haben nicht richtig funktioniert. And the Lord told us to take them out of our jukebox and throw them into the fire. Und der Herr hat mir gezeigt, dass wir die aus unserer Musikbox nehmen sollen und ins Feuer werfen sollen. And as we released the old songs, und während wir diese alten Lieder freigeben, got rid of the old records, diese alten Aufzeichnungen weggeben, the old things, die alten Dinge ablegen, God was giving golden records from heaven. Hat uns Gott so goldene Aufzeichnungen, goldene Albums gegeben vom Himmel. And we were putting them in us. Und wir haben sie in uns gelegt. And then they were playing. Und dann wurden sie abgespielt. And the gold record plays a new song. Und die goldene Aufnahme singt ein neues Lied. The psalmist said, der Psalmist sing sagt, to the Lord a new song. Singt dem Herrn ein neues Lied. See, sometimes we've been so used to just saying the old stuff. Manchmal sind wir so gewöhnt daran, das Alte zu sagen. The needle in our jukebox. Die Nadel in unserer Musikbox. Has been stuck in a rut. Die ist einfach da irgendwo hängen geblieben. We gotta throw away the old songs. Wir müssen die alten Lieder wegwerfen. I mean deliberately. Und ich meine vorsätzlich. Oh, you ought to stand. All you jukeboxes. All ihr Musikboxen. You ought to stand up. Ihr müsst aufstehen. And grab hold of those old songs. Und nehmt euch diese alten Lieder. I'm talking about prophetically. Ich spreche da prophetisch. We're about to toss these records in the fire. Wir müssen diese Aufzeichnungen ins Feuer werfen. We're going to toss them in the fire of Pentecost. Hallelujah. Wir werfen es ins Pfingstfeuer. And let our God, who's a consuming fire, burn up all those old records. Und lass unseren Gott, der ein konsumierendes Feuer ist, all diese Aufzeichnungen verbrennen. Wir wollen sie nicht. They're no good any longer. Sie sind nicht mehr gut für uns. They play the wrong song. Sie spielen das falsche They Lied. They play the old songs. Sie spielen die alten Lieder. Grab those records. Nimm diese Aufzeichnungen. And by faith. Und im Glauben. Toss them into the fire. Schmeiß sie Just ins Feuer. Toss them. Schmeiß Get sie. Get rid of them. Let go. You're letting go. Werd sie los. Letting go of the songs of poverty. Die Lieder der Armut. Letting go of the songs of dysfunction. Wir lassen los die Lieder von Dysfunktionalität. Letting go of the songs of bondage. Die Lieder der Knechtschaft. Letting go of the songs of generational curses. Wir lassen los von den Liedern der Generationsflüche. Toss those records in the fire. Schmeiß all diese Aufzeichnungen ins Feuer. And now lift up your hands. Und jetzt heb deine Hände. And get ready to receive golden records from the Lord. Und mach dich bereit, die goldenen Aufzeichnungen vom Herrn zu empfangen. The gold records, die goldenen Aufnahmen, are the best songs. Das sind die besten Lieder. They are the songs that need to be heard. Das sind die Lieder, die gehört werden müssen. The songs of heaven. Die Lieder des Himmels. The covenant blessings and promises of the Lord. Die Bundverheißungen des Herrn. As you lift up your hands right now, wenn du deine Hände jetzt hebst, your jukebox is being filled with golden records. Wird deine Musikbox gefüllt mit goldenen Aufzeichnungen. I'm talking about in the depths of your soul right now. Ich rede davon, dass das in der Tiefe deiner Seele passiert. You're receiving a new stack of gold records. Du empfängst einen neuen Stapel von goldenen Aufzeichnungen. And on every record there's multiple songs. Und auf jeder dieser Aufzeichnungen sind viele Lieder. Oh yeah, Lieder. Right now, oh, he surrounds you with songs of deliverance. Und jetzt umgibt dich mit Liedern der Befreiung. Oh, there's songs of healing that are being given to you right now. Lieder der Heilung, die jetzt dir gegeben werden. There's a whole record filled with miracles, miracles, miracles, miracles. Das ist eine ganze Aufzeichnung voller Wunder. There's a record that's filled with visions and encounters. Das ist eine Aufzeichnung, die gefüllt ist mit Visionen und Begegnungen. There's a record that every song is revelatory wisdom. Es gibt eine Aufzeichnung, wo jedes Lied Offenbarungsweisheit ist. Oh, you're receiving records of restoration. Du bekommst Aufzeichnungen der Wiederherstellung. Wow. Oh, songs of peace are being given to you. Lieder des Friedens werden dir gegeben. Songs of the Spirit are being given to you. Lieder des Geistes werden dir gegeben. Lord, I thank you right now. Herr, ich danke dir jetzt. That you are filling us. Dass du uns füllst. With the gold records. Mit den goldenen Aufzeichnungen. From heaven. Vom Himmel. In Jesus' mighty name. In Jesu mächtigem Namen. Okay, you can be seated by faith. Receive Ihr könnt euch this impartation. Widersetzen, aber im Glauben empfangt diese Zuteilung. Whew. Verse 5 of Psalm 149. Und in Vers 5 von Psalm 149 says, "Let the saints be joyful in glory." Heißt es, es sollen jubeln die Frommen in Herrlichkeit. Let them sing aloud on their beds. Jauchzen auf ihren Lagern. Let the high praises of God be in their mouth. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle. Now, this is the next step with the jukebox. Das ist der nächste Schritt bei dieser Musikbox. A jukebox is no good if it doesn't make any sound. Eine Musikbox ist nicht gut, wenn sie keine Klänge hervorbringt. And I know. Das weiß ich. Some of you have sung before. Ich weiß, einige von euch haben schon gesungen. And people looked at you. Und Leute haben euch angeschaut. And wondered why you were singing. Und haben sich gefragt, warum singst du da? Because there's some of us we sing in the key of D or G or C. Und weil manche singen einfach den Ton G, D oder C. And then others that sing closer to the key of Z. Und andere singen eher näher am Ton C. Now here's a word of wisdom. Also hier ist ein Wort der Weisheit. Everybody. Jeder. Is called to praise the Lord. Ist berufen, den Herrn anzubeten und zu preisen. Just not everybody's called to make a worship CD. Es ist aber nicht jeder berufen, eine Lobpreis-CD zu machen. But we're all called. Aber wir sind alle berufen, to praise the Lord. Den Herrn anzubeten. And actually, the only requirement we're given in the Word. Und sogar die einzige Voraussetzung, die uns im Wort dazu gegeben wird, make a joyful noise. Ist, dass wir einen freudvollen Klang hervorbringen. God doesn't even tell you that it has to be a symphony. Gott sagt nicht mal, dass es eine Symphonie sein muss. If you got a noise to give, wenn du ein Geräusch hast, das du von dir geben kannst, you can worship the Lord. Hallelujah. Dann kannst du den Herrn anbeten. Now that's wonderful. Das ist wunderbar. Every jukebox has to make noise. Jede Musikbox muss Geräusche von sich because geben. Because if it doesn't, it's broken. Weil wenn es das nicht tut, dann ist es kaputt. And of course, we know in Christ we're not broken, we're whole. Und wir wissen, dass in Christus sind wir nicht kaputt, sondern wir sind ganz. So we've got to make a joyful noise. Also müssen wir einen freudvollen Klang von uns geben. Wir müssen einen Klang von uns geben. But the Bible tells us what that sound is like. Aber die Bibel sagt uns auch, wie das klingen soll. It says, "Let the high praises of God be in their mouth." Es heißt, Lobeserhebungen Gottes seien in ihrem Mund. And a two-edged sword in their hand. Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Now this is an awesome thought. Das ist ein wunderbarer Gedanke. When David spoke, als David gesprochen hat. He said, "I have heard God once. God has spoken once, but I have heard Him twice." Da hat er gesagt, Gott hat einmal zu mir gesprochen, aber ich habe ihn zweimal gehört. God has spoken once. Gott hat einmal gesprochen, but I have heard Him twice. Aber ich habe ihn zweimal gehört. How did David hear the Lord two times if God only spoke once? Wie konnte David den Herrn zweimal hören, wenn er nur einmal gesprochen hat? Because when God speaks, weil wenn Gott spricht, we listen, wir hören zu, we receive it, wir empfangen es, and then from our jukebox, und dann aus unserer Musikbox, we begin to give voice, geben wir unsere Stimme, to what God's spoken, zu dem, was Gott gesprochen hat. When you give voice to what God has spoken, wenn du deine Stimme dem gibst, was Gott gesprochen this hat, is a high praise, dann ist das ein hoher Preis, because it's coming from the high places, weil es aus den hohen Orten kommt. Those gold records come from the Lord. Diese goldenen Aufzeichnungen, die kommen vom Herrn. And so when we speak what God has spoken, also wenn wir das sprechen, was Gott gesprochen hat, once, dann sagt er uns, but then we repeat and we say what God said, dann sagt er es einmal, aber wir wiederholen es und sagen, was And now it's a double-edged sword. Und jetzt ist es ein zweischneidiges Schwert. And David calls it a sword. Und David nennt es ein Schwert. Because a sword does what? Weil was macht ein Schwert? A sword is used in battle. Ein Schwert wird benutzt im Kampf. A sword is a weapon. Es ist eine Waffe. That is used to defeat the enemy. Die benutzt wird, um den Feind zu besiegen. Your new songs. Deine neuen Lieder. A high praise. Dieser hohe Lobpreis. Praise is my weapon. Lobpreis ist meine Waffe. Your praise changes the atmosphere. Dein Lobpreis verändert die Atmosphäre. When you choose to praise using the words of God, what He's spoken. Wenn du dich entscheidest, Lobpreis zu machen und die Worte Gottes auszusprechen, die er dir gesagt hat. God's word will not return to Him void. Dann wird Gottes Wort nicht leer zu dir zurückkommen. But it goes forth to accomplish exactly what it's set to do. Aber es kommt es wird genau das ausführen, wozu es ausgesandt wurde. God watches over his word to perform it. Gott wacht über sein Wort, es auszuführen. So you become those that have a high praise in your mouth. It's a double-edged sword in the atmosphere. Also du bist jemand, der einen hohen Lobpreis in seinem Mund hat, und das ist dann ein zweischneidiges Schwert in der Atmosphäre. But I'm going to show you how to grab hold of those gold records and play them in your life. Aber ich werde jetzt auch zeigen, wie du diese goldenen Aufzeichnungen festhalten kannst und in deinem Leben spielen kannst. The scriptures encourage us. This is number one. Point number one. Also Punkt Nummer eins ist, die Schrift ermutigt uns. I know there's been a lot of points, but let's start here. Point number one. Es sind viele Punkte hier, aber lass uns hier anfangen. This is how to capture the new songs and release them. Also der Punkt eins ist, wie wir die neuen Lieder einfangen und freisetzen. The Bible says making melody in your heart unto God. Die Bibel spricht davon, Melodien in unserem Herzen zu Gott zu machen. Every new song beginnt mit einer Melodie. And I've discovered that the things of God are not difficult. Und ich habe festgestellt, dass die Dinge Gottes sind nicht so schwierig. Sometimes we overcomplicate these things. Manchmal machen wir es komplizierter, als es sein müsste. But the truth is, things that come from the Spirit are very easy to receive and understand. Aber die Wahrheit ist, dass Dinge, die vom Geist kommen, sehr einfach zu verstehen sind. Actually, they're so easy, oftentimes we miss it altogether. Die sind manchmal sogar so einfach, dass es komplett an uns vorübergeht. Wake up in the morning. Wir wachen morgens auf. There's this kind of like a tune going through your head. Und da ist einfach wie so ein Klang, der durch deinen Kopf geht. Well, it's time to get ready for the day. Muss mich jetzt für den Tag vorbereiten. Just a tune going through. Und dieser Klang ist einfach da. I got a tune stuck in my head. I can't get it out. Ich habe einen Klang, der in meinem Kopf festhängt. Ich kann ihn gar nicht loswerden. Well, that's God giving you. Und das ist Gott, der dir gibt. A new song. Der dir ein neues Lied gibt. If you don't discern it, you just dismiss it. Wenn du es nicht unterscheidest, dann wirst es an dir vorbeigehen. Und dann wirst du es gar nicht wahrnehmen. But if you can discern that these melodies come from the Lord, and they come in all different ways, and they're very simple. Und wenn du dann unterscheiden kannst, dass diese Melodien vom Herrn kommen, und die kommen in aller möglichen Weise, und die sind wirklich sehr einfach. Sometimes, manchmal, you have a melody in your head that you heard maybe walking through the shopping mall, or maybe you had the radio on. There's a melody that got stuck in your head. Hast du eine Melodie in deinem Kopf, die du vielleicht beim Einkaufen gehört hast oder am Radio und die jetzt in deinem Kopf ist? You don't remember any of the words. Und du erinnerst dich an keines der Worte. But the music got captured. Aber die Musik wurde eingefangen. You can take it. Dann kannst du das nehmen. You can use it for the glory of God. Und du kannst es zur Herrlichkeit Gottes nehmen. So what's the second thing we got to do? Also was ist das Zweite, was wir tun müssen? Well. Let's see here. Lass uns. Paul said. Also Paulus hat gesagt. He said, "I will pray in the Spirit." Gesagt, ich bete an im Geist. And I will also pray with my understanding. Und ich werde auch mit meinem Verständnis beten. I will sing with the Spirit. Ich werde im Geist singen. And I will also sing with my understanding. Und ich werde singen auch mit meinem Verstand. Now sometimes we've looked at that scripture. Manchmal schauen wir uns diese Schriftstelle an. And people have said, "See, it's more important that you pray or you sing with your understanding." Und viele Leute haben dann gesagt, ja, siehst du, es ist schon sehr wichtig, dass wir singen und beten und das verstehen. Paul said he wasn't just going to pray or sing in tongues, he was going to do it with his understanding. Paulus hat gesagt, er spricht und singt nicht nur mit seinen Zungen, sondern auch mit seinem Verstand. But the truth is, unless he got it first with tongues, aber die Wahrheit ist, wenn er es nicht zuerst mit den Zungen empfangen hat, he couldn't do it with his understanding. Dann konnte er es gar nicht mit seinem Verstand tun. Heavenly tongues, himmlische Zungen, speaking in tongues, singing in tongues, praying in tongues, reden in Zungen, sprechen in Zungen, beten in Zungen, is unto a purpose. Hat eine Bestimmung, hat einen Zweck. And sometimes that purpose is revelation. Und manchmal ist dieser Zweck Offenbarung. And so the Lord showed me that the second key. Und er hat mir dann gezeigt, dass der zweite Schlüssel ist, dieses neue Lied einzufangen, ist, dass wenn ich die Melodie habe, dann muss ich darüber singen im Geist. Because I don't know what this song is for. Weil ich weiß nicht, wofür dieses Lied da ist. I don't know what this song is about. Ich weiß nicht, worum es in diesem Lied geht. I remember years ago, ich weiß noch vor Jahren, going to minister in England. Da habe ich in England gedient. And on the way, und auf dem Weg dorthin, I got news, habe ich die Nachricht bekommen. two of my ministry friends, zwei meiner Freunde, die mit mir da dienen, were in a bit of a quarrel with each other. Can you imagine ministry people being in a quarrel? Also zwei Diener Gottes, die haben sich gestritten. Kannst du dir das vorstellen? And it just so grieved me. Und das hat mich so traurig gemacht. Because I loved both of them. Weil ich habe beide sehr gern gehabt. And you know, each one be on my side, be on my side. Und jeder von ihnen hat so gesagt, ja, nimm meine Seite ein, nimm meine Seite ein. And I was just so disturbed by this whole thing. Und ich war so verstört von der ganzen Sache. It really bothered me. Es hat mich wirklich geärgert. And I had a hard time just letting it go. Und es ist mir wirklich schwer gefallen, es einfach gehen zu lassen. So I thought about it on the plane ride over to England. Also habe ich im Flugzeug nach England darüber nachgedacht. And then I started to develop some feelings about the situation. Und dann sind mir einfach so Gefühle zu dieser Situation gekommen. And that's not a good thing. Und das ist nicht gut. Because what was happening was, weil was passiert ist, war a root of offense. A root of offense. Eine Wurzel von Anstoß was attempting to lodge itself within my soul. Wollte sich so in meiner Seele festsetzen. And I remember waking up the first morning. Und ich weiß noch, wie ich am ersten Morgen aufgewacht bin. And it felt so gross. I didn't like this. Und es hat sich so ekelhaft angefühlt. Ich habe gar nicht gemocht. That I had these feelings. Ich habe nicht gemocht, dass ich diese Gefühle hatte. Both of those people. Ich habe beide sehr gern gehabt. I didn't want to have to choose sides. Ich wollte keine Seite einnehmen. And really, it had nothing to do with me. I didn't want any offense over the situation. Es hatte nichts mit mir zu tun. Ich wollte einfach keinen Anstoß an diese Situation nehmen. But I could feel it there. Aber ich konnte es einfach spüren. And the Lord is so kind. Und der Herr ist so freundlich. He reminded me. Er hat mich erinnert. Of what he had spoken to me so many years before. Was er mir so viele Jahre zuvor schon gesagt hatte. And as I was just kind of laying there like I just don't want this. How can I minister to the people in a right spirit if I've got that offense in my heart? Und ich saß da und habe gesagt, ja, ich will das nicht und wie kann ich den Leuten dort dienen, wenn ich das in meinem Herzen habe? The Lord whispered into my spirit. Und er hat mir in dem Geist eingeflüstert. Joshua, my mercies are new every morning. Meine Gnade ist neu jeden Morgen. With every new day comes a new song. Mit jedem neuen Tag kommt ein neues Lied. Every new song comes a new realm of glory. Und mit jedem neuen Lied kommt ein neuer Raum der Herrlichkeit. And I knew what I had to do in regard to that situation. Und ich wusste, was ich in Bezug auf diese Situation tun musste. I just had to find the melody. Ich musste einfach nur die Melodie suchen. So I was getting ready for the day. Also habe ich mich für den Tag vorbereitet. And it came. Und dann kam es. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. So easy. So einfach, ganz einfach. This is not like a Billboard charting song. Das ist jetzt nicht der Song, der es in die Charts schafft. We should never have a position in worship like we're trying to write the chart toppers. Also wir sollten im Lobpreis nie diese Haltung einnehmen, dass wir versuchen jetzt etwas zu schreiben, was in die Charts kommt. We worship for the accolades of man. We worship to give the King of Glory the glory he deserves. Wir beten nicht an, um den Zuspruch von Menschen zu bekommen, sondern um dem Herrn die Ehre zu geben, die er verdient. So I got this simple little song. Also habe ich dieses Lied empfangen. In step 2 I knew what to do. Und im zweiten Schritt wusste ich, was you zu tun sing war. In the spirit over that melody. Du singst im Geist über diese Melodie. Che labore secche sotto la mancante. Clemens da la mandelebe soco la mastande. Prescende le bon sombrande che sta la manteche. Now your turn. Jetzt bin ich dran. Nein. So I sang in the spirit over that melody. Also habe ich im Geist über diese Melodie gesungen. And I kept on singing in the spirit over the melody. Also, und ich habe im Geist über diese Melodie weitergesungen. And like I said, praise changes the atmosphere. I could feel something shifting. Und ich habe ja gesagt, der Lobpreis verändert die Atmosphäre und ich konnte spüren, wie sich was verändert. I could feel my heart starting to clear out all that kind of filth and that offense and try to get in there. Ich konnte spüren, wie in meinem Herz all diese Anstoß und all das rausgespielt wurde. And suddenly the revelation dropped in my understanding. Und auf einmal kam diese Offenbarung in mein Verständnis. And I started to sing. Und ich habe angefangen zu singen. Great peace have they who love thy word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die dein Wort lieben, und an nichts werden sie Anstoß nehmen. Great peace have they who love my word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die mein Wort lieben, und nichts wird Great peace have they sie Anstoß nehmen. Who love my word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die mein Wort lieben, und nichts an sie Anstoß nehmen. Great peace have they who love my word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die mein Wort lieben, und an nichts And then more came. Und dann kam noch mehr. Nothing shall offend me, I'm living in the glory. Nothing shall offend nichts me, I'm grounded in the word. Nichts wird mich stoßen, denn ich lebe in der Herrlichkeit. Nothing shall offend me, I'm living in the glory. An nichts werde ich Anstoß nehmen, denn ich lebe grounded in the word. Great peace have they who love thy word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die dein Wort lieben. And I felt all of that filth just leave my spirit, leave my soul, leave my body. Und da habe ich einfach gespürt, wie all dieser Dreck meinen Körper, meine Seele und mein Herz verlassen hat. There was a new realm of glory that was opened up for me. Und da war ein neuer Raum der Herrlichkeit, der geöffnet wurde für mich. And this is the way it works. Und so funktioniert das. Every day there's a new song awaiting your discovery. Dass jeden Tag, an jedem Tag ein neues Lied, das darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Now if you don't have a great singing voice, wenn du jetzt nicht gut singen kannst, you don't have to sing this in the middle of the town square. Das musst du jetzt nicht mitten auf dem Marktplatz singen. But when you're by yourself in the car, aber wenn du allein im Auto bist, find your new song. Dann finde dein neues Lied. When you're getting ready in the morning, all by yourself, sing the new song. Wenn du dich fertig machst am Morgen, dann sing es zu dir selbst. Let God set your day as you begin to discover the new song, connect with it, and then release it with power. Lass Gott dir diesen Tag setzen, wo du einfach dieses neue Lied empfängst und es freisetzt in Kraft. Every single day. Jeden Tag. From 2003 all the way until today. Von 2003 bis heute. I have received a new song. Habe ich ein neues Lied empfangen. Every single day. Jeden Tag. So Janet's a mathematician. I don't know how many days that is. Janet ist hier die Mathematikerin. I put a demand on your anointing. Ich setze da for the mathematical equation eine of how many songs that Anforderung is. Auf deine Salbung für die mathematische Gleichung, wie viele Lieder das sind. But it's a lot of songs. Aber das sind sehr viele Lieder. And there's some that God gives. Und das sind manche, die Gott gibt. And I sing them that day. Und ich singe sie an diesem and that's Tag. It. They were literally just for that day. Und das ist es. Die waren wirklich nur für diesen Tag. And there's other songs that God gives. Und das sind andere Lieder, die Gott gibt. That I grab hold of them. Und ich nehme sie. And there's an anointing on them to be sung over and over and over. Und da ist eine Salbung drauf, dass sie wieder und wieder und wieder gesungen werden. So those are the songs that sometimes we'll sing in worship, or those are the songs that might end up on a CD. Das sind die Lieder, die wir dann manchmal im Lobpreis singen oder die auch auf eine CD kommen. But most of the songs, aber die meisten Lieder, are just given for that day, and they open up a new realm of glory. Okay. Legacy has the mathematical calculation. Legacy hat die How many songs ausgerechnet. Is this legacy? Wie viele Songs sind das? 8,030 songs. 8,030 Lieder. And I thank you, Legacy. I appreciate Danke, that. Legacy. If she could, Legacy would love to take this microphone and preach to you. Wenn sie könnte, würde Legacy gerne das She Mikrofon nehmen und zu euch predigen. Upon her. Sie hat so eine Evangelistensalbung auf And sich. It's really beautiful. Und das ist wirklich wunderschön. My daughter Legacy, Liberty. Meine Tochter Liberty. Libby, come here real quick. Libby, komm mal bitte. You saw her worshiping with me tonight. Ihr habt heute gesehen, wie sie mit mir Lobpreis gemacht hat. I have to tell you what the Lord's done, and you kind of already know it because you partnered with us. Ich möchte euch sagen, was der Herr getan hat mit ihr, und ihr wisst es eigentlich auch schon, weil ihr mit But literally in 2016 war es the so. The devil tried to take her tongue. Wollte der Teufel ihre Zunge wegnehmen. It's the craziest thing. Das ist das verrückteste Ding. Robin Harfouch called me on the phone when she was in the hospital. Robin Harfouch hat mich am Telefon angerufen, als sie im Krankenhaus war. And Robin said, "How can you explain what's happening?" Wie kannst du mir erklären, was da passiert? I said, "We can't explain it at all. It doesn't make any sense." Ja, ich habe gesagt, wir können es gar nicht erklären. Es macht einfach keinen Sinn. And she said, "This is how you know it's a demonic attack." Against the miracle ministry of your family. Und dann hat sie gesagt, so weißt du, dass es eine dämonische Attacke gegen den Wunderdienst deiner Familie ist. Liberty ended up in the hospital. Liberty ist ins Krankenhaus gekommen. The doctor said she had necrosis of the tongue, which means her tongue has died. Und die Ärzte haben gesagt, dass sie etwas an ihrer Zunge hat, was so viel heißt wie, dass die Nekrose an der Zunge und was heißt, dass die Zunge wie abgestorben ist. It went from pink to brown, pink to yellow to brown. Also es ist von pink nach gelb und dann nach braun gegangen. To gray to black. Und dann wird's grau und dann wird's schwarz. To her ending up on life support. Und dann war sie auch auf lebenserhaltenden Maßnahmen. And the doctors told us that Liberty would never speak again. Und die Ärzte haben uns gesagt, Liberty wird nie mehr sprechen können. And that if she did, by small chance. Und dann, wenn bei in der kleinen Chance, dass sie es doch würde, haben sie gesagt, that she would never speak normally. Dass sie nicht mehr normal sprechen können Not würde. Only does Liberty speak normally. Nicht nur ist es so, dass Liberty ganz normal spricht. She is a spricht. Songbird. Sie ist eine Sängerin. And every day she fills our house with the sound of praise. Und jeden Tag füllt sie unser Haus mit einem Lied des Lobpreises. God has anointed her for praise and worship. Gott hat sie gesalbt für Lobpreis und Anbetung. And you saw her on the platform tonight. Und ihr habt sie heute auf der Bühne gesehen. That's a testimony of the miracle working power of God. Das ist ein Zeugnis That's der wunderwirkenden Kraft Gottes. Das That's ist Gott. God. Das ist Gott. That's God. Das ist Gott. And we are so grateful for the prayers of this church. Und wir sind so dankbar für die Gebete dieser Gemeinde. Because Pastor George and Irina and so many of you. Weil Pastor Georg und Irina und so viele von euch. Joined with us during that time, speaking the healing word. Haben sich eins mitgemacht mit uns und dieses Heilungswort ausgesprochen. Over Liberty, she's a miracle testimony. Thank you for coming up and standing here. You're beautiful. I love you so much. So the first key, also der erste Schlüssel, find the melody. Finde die Melodie. The second key, der zweite Schlüssel, sing in the spirit. Sing im Geist. The third key, der dritte Schlüssel, once you sung in the spirit, wenn du es im Geist gesungen hast, let God bring his revelation. Lass Gott dir die Offenbarung geben. And then you can begin singing with your understanding. Und dann kannst du mit deinem Verstand singen. And it's amazing how if you follow this pathway. Und es ist wunderbar, wie wenn du diesen Weg folgst. How you can discover your new songs every single day. Wie du jeden Tag neues Lied entdecken kannst. Pastor Elizabeth Lindenthaler, she's from Graz, Austria area. Pastorin Elisabeth Lindenthaler, die ist aus Graz in Österreich. And I've had the opportunity to be with her a few times at her ministry. Und ich durfte ein paar Mal bei ihrem Dienst sein. But I remember I taught these principles one time, and by the time I was getting on the plane to leave Austria, und ich weiß, dass ich darüber mal gepredigt habe, und dann war ich auf dem Weg zum Flugzeug. She wrote me; she was so excited. Hat sie mir geschrieben und sie war so aufgeregt. She said, "I put these principles into action, and they work." Hat gesagt, ich habe diese Prinzipien angewandt und die funktionieren. And that very first day, she received a brand new song. Und an diesem ersten Tag hat sie ein komplett neues Lied empfangen. A week later, she wrote me again. Und eine Woche später hat sie mir wieder geschrieben. And she said, "Brother Joshua, every single day, I've received a new song." Und hat gesagt, Bruder Joshua, ich habe jeden Tag ein neues Lied empfangen. And she said something to the effect of, "I'm singing them and they're bringing so much freedom and I feel the glory." Und sie hat gesagt, sie singt sie und sie bringt so viel Freiheit und so viel Herrlichkeit. A few months later she wrote me. Und ein paar Monate später hat sie mir geschrieben. And she said, "I'm still singing the new songs." Und hat gesagt, ich singe immer noch diese neuen Lieder. All over the world. In der ganzen Welt. For those who connect with this revelation, haben die mit dieser Offenbarung sich eins gemacht haben, works. Hat es funktioniert. Not only will you receive new songs, nicht nur wirst du neue Lieder empfangen, and worship the Lord, und den Herrn anbeten, and find yourself being in a new place of experiencing Him, und dich findest dich an einem neuen Ort, wo du ihn erlebst, but there's a glory that opens on your life, sondern da ist auch eine Herrlichkeit, die sich über deinem Leben öffnet, that brings an ease with miracles, die eine Einfachheit und Wunder bringt. Hallelujah. Hallelujah. A few years back, vor ein paar Jahren, I was traveling to Asia. I had a 5-city tour that I was going to be doing. Bin ich nach Asien gereist und ich hatte so eine Tour durch 5 Städte, in die ich gegangen bin. And my very first stop was Taipei, Taiwan. Und meine erste Stopp war in Taipei in Taiwan. And I was going to go from there to Hong Kong, then Singapore. Und von dort ging es dann weiter nach Hong Kong und dann nach Singapur. Then Osaka, Japan and Tokyo, Japan. Und dann Osaka und Tokyo in Japan. I got to Taipei. Ich bin nach Taipei gekommen. And the host ministry there, oh wow, they were just so generous. Und die Gastgeber dort, die waren einfach so großzügig. And they had put me in this beautiful hotel called the Grand Hotel in Taipei. Und die haben mich in dieses wunderschöne Hotel gebracht, das heißt das Grand Hotel in Taipei. Now it's called the Grand Hotel and it's very grand. Und das heißt Grand Hotel und es ist auch wirklich sehr groß. It's very big. Es ist sehr groß. Like the lobby is huge. Die Lobby allein schon ist riesig. And it's old. Und das ist alt. And you walk in. Und du läufst da rein. And it's kind of that oriental pagoda kind of style. Und es hat, but large. Es hat diesen orientalischen Stil, aber in richtig groß. And it's got the high ceilings. Und die hohen Decken. And artwork all everywhere you look, there's sculptures and there's flowers and there's paintings. It's just beautiful. Und überall sind Kunstwerke, Skulpturen, Gemälde, alles mögliche, wunderschön. The front door's over here. Die Eingangstür ist hier. And it feels like you have to walk across a football field. Und du fühlst dich, als müsstest du über so ein Fußballfeld laufen, um zu den Aufzügen zu kommen, die dann hier sind. So I go up to my room, also gehe ich in meinen Raum und ich muss mich schnell fertig machen, weil ich an dem Abend Versammlung habe. Ich ziehe mir die anderen Klamotten an. And all of a sudden something happened in my hip. I don't know what it is. Und auf einmal passiert da etwas in meiner Hüfte und ich weiß nicht, but was es something ist. Happened in my hip, also etwas ist da in meiner Hüfte. That made my leg stop working. Und das hat dazu geführt, dass mein Bein einfach nicht mehr funktioniert hat, wie es sollte. It was like my leg was locked. Es war wie wenn mein Bein blockiert wäre. And I couldn't move it at the knee and I couldn't move it at the hip. Ich konnte es am Knie und an der Hüfte nicht berühren. Not today, Satan. Und habe ich gesagt, nee, nicht heute, Satan. Not today. Nicht heute. I am on a 5-city tour. Ich bin auf einer 5-Städte-Tour. And I'm all by myself. I didn't have a travel assistant with me or my family. Und ich bin ganz allein. Ich hatte keinen Assistenten mit mir oder auch nicht meine Familie. And so I was praying over my leg. Also habe ich über mein Bein gebetet. Speaking the word over my leg. Hab das Wort über meinem Bein ausgesprochen. And then it came time I had to leave for the meeting. Und dann wurde es Zeit, dass ich mich aufmache für die Versammlung. And so I literally dragged my leg. Also habe ich buchstäblich mein Bein so mitgezogen aus dem Raum heraus. When I got to the bottom of the elevator. Und als ich dann unten im angekommen war. And I saw how far I had to walk. Und ich gesehen habe, wie weit ich laufen musste. All the way to the front doors. Um zur Eingangstür zu kommen. And my driver was waiting there. Und mein Fahrer dort auf mich gewartet hat. Standing outside the car with the door open. Und vor dem Auto stand mit der Tür, die schon offen war. And he could see me get off the elevator. Und er mich sehen konnte, wie ich da aus dem Aufzug rauskomme. All the way across the lobby. Den ganzen Weg durch die Lobby. I was like, I can't make it look like I have a problem. Und da habe ich mir gedacht, ich kann es jetzt nicht so aussehen lassen, als hätte ich ein Problem. So I just dragged my leg real slow, looking at the artwork. Also habe ich mein Bein einfach ganz langsam mitgezogen, habe mir die Kunstwerke angeschaut. Wunderschön die Blumen. Paintings. Die Gemälde. Sculpture. Und auch noch Skulpturen. And they must have wondered what was wrong with me. Und die haben sich wahrscheinlich gewundert, was mit mir verkehrt ist, dass ich so lange brauche. But I dragged myself. Aber ich habe mich da so drüber gezogen. Slowly, ganz langsam. With tact. Mit Taktgefühl. Into the car. Ins Auto. Trying to make nobody notice that anything was wrong. Und habe versucht, dass einfach keiner merkt, dass irgendwas falsch ist. So we're driving to the meeting. Also gehen wir in das die Versammlung praying. Und ich bete leise. Lord, I've never been to this ministry before. Herr, ich war noch nie bei diesem Dienst. Please let the pulpit be on the floor. Bitte mach, dass das Pult am Boden ist. Close to where I'm sitting. Und bitte mach, dass alle Augen geschlossen please sind. Please let da. It all be on one level. Lass es alles auf einer Ebene sein. So I drag myself into the room. Also ziehe ich mich da so in den Raum hinein. And I look at the front. Und ich schaue nach vorne. And the stage is higher than any stage I've ever seen before in my entire life. Und die Bühne war höher als jede Bühne, die ich je gesehen hatte. It's probably about up to here. Das müsste etwa so hoch gewesen and sein. And it's got this large staircase. Und es hatte so diese große Treppe. And I'm sitting at the front thinking, how on earth and heaven am I going to get up onto the stage? Und ich saß da und habe mir so gedacht, wie im Himmel und auf der Erde soll ich da nur hochkommen? So I'm just standing there and I lean over to the ministry leader. Und ich stehe da und gehe dann so zum and I said, when it's time to introduce me, und sag so, ja, wenn du mich vorstellen willst, just bring me the microphone right here. Dann bring mir das Mikrofon einfach hierher. She said, okay, und er hat gesagt, ja, mach ich. So she's up on the stage introducing me. Also sie ist dann auf der Bühne und stellt and mich vor. And then she walks down the stairs and says, now I'm going to hand the microphone to Joshua. Und dann geht sie runter und sagt, ja, jetzt gebe ich das mein Mikrofon Joshua und sie gibt's mir dann. I had a spiritual strategy. Und ich hatte da eine geistliche Strategie. I told everybody. Ich habe sie eben gesagt. Close your eyes and pray in the spirit. Ich habe eben gesagt, schließt eure Augen und betet im Geist. Yeah. And they're Chinese, so they listen. Und das sind Chinesen, die hören dazu. So they close their eyes and they're praying in the spirit. Also sie haben ihre Augen geschlossen und haben im Geist gebetet. And it gave me about 5 minutes to drag myself up the stairs. Und das hat mir etwa 5 Minuten gegeben, um mich da die Treppen hochzukämpfen. And when they opened their eyes, und als sie dann ihre Augen wieder geöffnet haben, I was behind the pulpit. Da war ich dann schon hinterm Pult. And I stayed behind the pulpit all night. Und ich bin die ganze Nacht, den ganzen Abend dahinter geblieben. At the end of the meeting, am Ende der Versammlung, close your eyes and pray in the spirit. Schließt eure Augen und betet im Geist. I made it through the meeting. Ich habe es durch diese Versammlung geschafft. I got all the way back into my hotel room. Und ich habe es auch wieder in mein Hotelzimmer geschafft. And I was talking to the Lord. Und dann habe ich zum Herrn gesprochen. I said, God, I can't do a 5-city tour like this. Und habe gesagt, Gott, ich kann so keine 5-Städte-Tour machen. And so kindly. Und so freundlich. To my spirit. Zu meinem Geist. He reminded me. Hat er mich dran erinnert? Joshua. With every new day comes a new song. Mit jedem neuen Tag kommt ein neues Lied. And with every new song a new realm of glory. Und mit jedem neuen Lied ein neuer Raum der Herrlichkeit. So it would have been somewhere between 11 o'clock at night and midnight. Und das muss dann so zwischen 11 und Mitternacht gewesen sein. And I started looking for that melody. Und ich habe nach dieser Melodie gesucht. And I found it. Und ich habe es gefunden. And it was very happy. It was upbeat. Und es war eine sehr glückliche Melodie. Dun da dun da da da dun da da da dun da da dun da dun da da da dun da da da dun da. Very happy. Dun dun dun dun da dun da dun dun dun dun da dun da da da da dun da da da da dun da. Da, da, da, da. Okay, it was kind of like a show tune almost. Also wie so von so einer TV-Show die and so, Soundtrack. Very happy. Sehr sehr glücklich. So I was singing the melody over and over. Also habe ich das immer wieder so gesungen. Then I knew what to do. Und dann wusste ich, was zu tun ist. Kalapasande, satatalamba, belepakande. Then I started dragging my legs, singing. Und dann habe ich dann, während ich so gesungen habe, mein Bein mitgezogen. Beste le mande le bo casta lam ponto la ma te de le bande sicke le ma sta la monta. All by myself in the hotel room. Ganz allein im Hotelzimmer. Leg around singing in the spirit. Und hab da im Geist gesungen. And then the revelation dropped. Und dann kam die Offenbarung. The glory of God is working in me. Working in me, die Herrlichkeit and I'm Gottes still dragging my leg. Arbeitet in mir, arbeitet in mir, und ich habe mein Bein noch mitgezogen. Die Herrlichkeit Gottes arbeitet sure in mir, arbeitet like in mir. Es sieht nicht so aus. But this is the revelation. Aber das ist die Offenbarung. As I walk this walk of faith, während ich diesen each and Weg des Glaubens gehe, jeden Schritt, the glory den ich nehme, of God is working in me, arbeitet die Herrlichkeit working Gottes in mir. And all of a sudden, the glory shot down my body, und auf einmal ist die Herrlichkeit durch meinen Körper gezogen. My knee was released, my hip was released, und mein Knie war frei, meine Hüften waren frei. God is working in me, is working in me. The glory of God Gottes, is working Gottes in me, in working mir, in me. As I walk this walk of faith, each and every step I take, the glory of God is working in me, working in me. Come on, stand up tonight and say it. The glory of God is working in me, working in me. He's working in you. The glory of God is working in me, working in me. As I walk this walk of faith, each and every step I take, the glory of God is working in me, working in me. The glory is working in you, and you, and you, and you, and you, and you, and you, and you. The glory of God is working in you. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Lift up your hands into the glory. Hebt eure Hände in die Herrlichkeit. Lord, I thank you that your word brings revelation. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Offenbarung bringt. And Lord, I thank you with your revelation comes a manifestation. Und ich danke dir, dass mit deiner Offenbarung eine Manifestation kommt. As we choose to receive the impartation. Wenn wir uns entscheiden, diese Zuteilung zu empfangen. May it become a demonstration every day of our lives. Lass es zu einer Demonstration werden an jedem Tag unseres Lebens. Lord, I thank you that you've called us to live in this power. Herr, ich danke dir, dass du uns berufen hast, in dieser Kraft zu leben. You've given us the dunamis. Du hast uns das Dynamit gegeben. The breakthrough ability. Die Durchbruchskraft. Lord, I thank you for the songs of deliverance that surround us all round about. Ich danke dir für das Lied der Freiheit, das so um uns kommt. Lord, give us a new boldness and courage. Herr, gib uns eine neue Kühnheit und einen neuen Mut. To grab hold of the melodies of heaven. Die Melodien des Himmels zu ergreifen. Empower us, anoint us to sing in your spirit. Stärke uns, um in deinem Geist zu singen. Along with the understanding. Mit dem Verständnis. That brings forth. Das hervorbringt. A new glory in our lives. Eine neue Herrlichkeit in unserem in Leben. In Jesus' mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody praise Halleluja. The Lord. Preist dem Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Wow, wow, Amen, habt ihr empfangen? Halleluja, habt ihr das neue Lied in euch drin? Amen, jeden Tag ein neues Lied, preist den Herrn, Halleluja, so herrlich.